Nach den vielen Kahlschlägen durch die Streichholzfabrik Diamond Match und wegen der Wohnsiedlung am Dark Score Lake, wo früher das Sommerhaus von Noonan stand, ist der 30-Meilen-Wald heute eher ein 20-Meilen-Wald. Aber damals gab es noch reichlich Wald, durch den zwei Burschen, später zwei junge Männer, streifen konnten. Wir haben manchmal ein Stück Rotwild geschossen und einmal auch einen Truthahn, der sich als alt und zäh erwiesen hat. Aber die Jagd war am unwichtigsten. Uns hat es einfach gefallen, 5, 6 oder 7 Tage lang auf uns allein gestellt zu sein. Ich glaube, dass viele Männer auf die Jagd gehen, um rauchen und trinken zu können, wenn sie nicht sogar in die Bars fahren, um eine Frau für die Nacht aufzugabeln. Aber das alles haben wir nie gemacht. Naja, vielleicht haben wir ein bisschen getrunken, aber wenn wir eine Flasche Jack mitgebracht haben, hat die eine ganze Woche lang gereicht. Und wir hatten zuletzt noch etwas übrig, was wir ins Feuer gekippt haben, um die Flammen hochschlagen zu sehen. Wir haben über Gott und die Red Sox und Politik geredet und darüber, wie die Welt in einem Atomkrieg untergehen könnte. Ich weiß noch, wie wir einmal auf einem Baumstamm saßen, als ein Hirsch, der größte, den ich jemals gesehen habe, ein 18-Ender, vielleicht der größte Hirsch, den jemals ein Mensch gesehen hat, zumindest in dieser Gegend. Er hat mit sicherem Tritt das sumpfige Gelände vor uns durchquert. Ich wollte mein Gewehr hochreißen, aber Butch hat mir eine Hand auf den Arm gelegt. Nein, hat er gesagt, bitte nicht, den nicht. Und ich hab nicht geschossen. Abends haben wir im offenen Kamin Feuer gemacht und 1, 2 Gläschen Jack getrunken. Butch, der seinen Skizzenblock mitgebracht hatte, hat gezeichnet. Manchmal hat er mich gebeten, ihm dabei eine Geschichte zu erzählen. Aus einer davon ist dann später mein erstes Buch, »Das Blitzgewitter«, geworden. Ruth war sichtlich bemüht, sich das alles zu merken. Sie war auf eine Goldader gestoßen, und für mich handelte es sich nicht weniger um Gold. Papa sprach sonst nie über die Hütte im Wald. »Sie haben nicht zufällig den Essay »Kommt zurück aufs Floß, Huck, mein Schätzchen« gelesen, was?« Ruth schüttelte den Kopf. »Nein? Nein, natürlich nicht. Niemand liest mehr Leslie Fiedler, was jammerschade ist. Geschmacklos für damalige Zeiten, ein schlechter heiliger Kühe, und das machte ihn so vergnüglich. In dem Essay argumentiert er, Homoerotik sei die Triebfeder der amerikanischen Literatur gewesen, Geschichten über Männerfreundschaften handelten in Wirklichkeit von erfolgreich unterdrückter sexueller Begierde. Natürlich alles Blödsinn und sagt vermutlich mehr über Fiedler als über männliche Sexualität aus, weil, weshalb? Kann mir das einer von euch sagen?« Weil Ruth aussah, als befürchtete sie, den Bann zu brechen, in den er sich selbst und sie geschlagen hatte, ergriff ich das Wort. »Wie oberflächlich! Fiedler hat Freundschaft in einen schmutzigen Witz verwandelt.« »Zu stark vereinfacht, aber nicht falsch«, sagte Papa. »Butch und ich waren Freunde, kein Liebespaar, und in jenen Wochen im Wald haben wir diese Freundschaft in ihrer reinsten Form genossen, die eine Art Liebe ist. Butch hat seine Ausflüge in die Stadt nicht weniger genossen. Er war verrückt nach Rock'n'Roll, den er als Bob bezeichnete, aber draußen im Wald blieben das Gedränge, der Lärm und der Trubel der Welt zurück.« »Na, ihr wart dicke miteinander«, sagte ich. »Allerdings. Zeit für Ihre letzte Frage, Miss.« Sie zögerte nicht. »Was ist passiert? Wie ist es gekommen, dass Sie aus Kleinstädtern zu Männern von Welt wurden, zu kulturellen Ikonen?« Sein Gesichtsausdruck veränderte sich, und ich musste wieder an Mamas verzweifelten Anruf bei mir im College denken. »Dein Vater sieht aus, als hätte er ein Gespenst gesehen.« Falls dem so war, sah er jetzt wohl wieder eines. Dann lächelte er, und das Gespenst war verschwunden. »Wir waren nur 2 begnadete Burschen«, sagte er. »Belassen wir es dabei. Ich muss jetzt wieder hinein, raus aus der grellen Sonne.« »Aber nein«, sagte er barsch, woraufhin sie leicht zusammenzuzucken schien, »wir sind fertig.« »Ich finde, Sie haben mehr bekommen, als zu erwarten war«, erklärte ich ihr. »Seien Sie damit zufrieden.« »Das sollte ich wohl. Danke, Mr. Carmody.« Papa hob zur Bestätigung seine arthritische Hand. Ich führte ihn zum Haus zurück und half ihm die Verandastufen hinauf. Ruth Crawford blieb noch kurz stehen, dann stieg sie in ihr Auto und fuhr davon. Ich sah sie nie wieder, las aber natürlich den Artikel, den sie über Papa und Onkel Butch schrieb. Er war lebendig und voller amüsanter Anekdoten, jedoch arm an wirklicher Erkenntnis. Er erschien in der Zeitschrift Yankee und war doppelt so lang wie die sonst dort gedruckten Artikel. Sie hatte wirklich mehr als erwartet bekommen, als sie vor der Abreise bei uns vorbeischaute, und dazu gehörte der Titel »Zwei begnadete Burschen«.